And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, he came to Ephesus. Während Apollos in Korinth war, kam Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus. Finding some disciples, he said to them. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Did you receive the Holy Spirit when you believed? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? So they said to him. Sie sagten: We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Wir haben noch nicht einmal gehört, ob es einen Heiligen Geist gibt. So look, the question Paul immediately says, into what then were you baptized? Paulus fragt sofort, worauf seid ihr denn getauft worden? So they said, into John's baptism. Of course, it was John the Baptist. Sie sagten, auf die Taufe des Johannes. Es war Johannes der Täufer. Paul said, John indeed baptized with the baptism of repentance. Da sagte Paulus, Johannes taufte tatsächlich mit der Taufe der Buße. Saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is on Jesus Christ. Er sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihnen kommt, das heißt an Jesus Christus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Interesting, huh? Interessant, oder? Even though they were baptized by immersion, yet Paul baptized them again. Obwohl sie durch Untertauchen getauft worden waren, taufte Paulus sie erneut. Think, these were not part of a sect. Sie waren nicht Teil einer Sekte. They were already Christians. Sie waren bereits Christen. Paul clearly said, the Bible really says that they found disciples, so they were followers of Jesus. They didn't need to get saved again. Sie waren schon Nachfolger von Jesus. Sie mussten nicht noch einmal gerettet werden. But they were baptized in the wrong name. Aber sie wurden auf den falschen Namen getauft. Look what this means. Das heißt also, many things in the Bible we find it hard today to understand because we try to read it through our Western culture. Viele Dinge sind schwer für uns zu verstehen, weil wir versuchen, sie aus der Perspektive unserer Kultur zu lesen. In that time, baptism was not something uncommon. Zu dieser Zeit war Taufe nichts Ungewöhnliches. So John the Baptist baptized the people to make disciples of himself. Johannes der Täufer taufte die Menschen, um sie zu seinen Jüngern zu machen. Remember when the disciples of John the Baptist and the Pharisees came to Jesus asking about fasting? Erinnerst du dich, als die Jünger von Johannes dem Täufer und die Pharisäer zu Jesus kamen und ihn nach dem Fasten fragten? Remember when they asked John the Baptist, hey, Jesus has now more disciples than you, aren't you bothered about that? Erinnerst du dich, als sie Johannes den Täufer fragten, hey, Jesus hat jetzt mehr Jünger als du, stört dich das nicht? John made disciples of himself. Johannes machte also seine eigenen Jünger. Vielleicht denkst du, dass es falsch ist, aber in dieser Zeit und in dieser Kultur war es nicht falsch. Many pastors baptize people into their own denomination. That's so wrong. Viele Pastoren taufen Menschen in ihre eigene Denomination. Das ist so falsch. The Bible tells us we have to baptize in the name of Jesus. Die Bibel sagt uns, dass wir auf den Namen Jesus taufen müssen. Das bedeutet aber nicht, dass man sagt, im Namen Jesus, wenn sie ins Wasser gehen. So what happened? Was geschah also? When John came, he made disciples of himself. Als Johannes kam, machte er seine eigenen Jünger. Also were his disciples, they were baptized in his name. Diese Jünger wurden auf seinen Namen getauft. Remember, denk daran. Literally, when he said, in whom, in what then were you baptized? They literally said, into John's baptism. Als er fragte, auf welchen Namen wurdet ihr getauft, sagten sie, auf die Taufe des Johannes. So what happened? Was war geschehen? It was a great, great Rabbi Gamaliel. Da war dieser große Rabbi Gamaliel. If you wanted to be a disciple of Gamaliel, you had to be baptized into Gamaliel's name. Wenn du Gamaliels Jünger sein wolltest, musstest du dich auf seinen Namen taufen lassen. It was not uncommon for people to baptize because now you were my disciple. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen taufen ließen, denn dadurch wurdest du ein Nachfolger, ein Jünger. So when Peter says in Acts 2:38, you have to be baptized in the name of Jesus. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2:38, ihr müsst euch auf den Namen Jesus taufen lassen. We read that and we think, oh, I have to say in the name of Jesus when I baptize him, but that's never what he meant. Wenn wir das lesen, denken wir, oh, ich muss sagen im Namen Jesus, wenn ich taufe. Das meint es aber nicht. What did he mean? Was meinte er damit? That from now on you are the disciple of Jesus Christ alone. Dass du von nun an allein der Jünger von Jesus Christus bist. You follow Jesus. Du folgst Jesus. That's why Romans 10 does not say he who believes in his heart and confesses with his mouth that Jesus is the Savior shall be saved. Yep. It doesn't say that. Deshalb heißt es in Römer 10 auch nicht, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus sein Retter ist, wird gerettet werden. It says he who confesses Jesus as Lord, the Greek word is Kyrios. Es heißt, derjenige, der Jesus als Herrn bekennt, das griechische Wort ist Kyrios. Now Jesus is my master, my Lord, I'm his disciple. Jetzt ist Jesus mein Meister, mein Herr, ich bin sein Jünger. So the baptist in the name of Jesus means this. Die Taufe auf den Namen Jesus bedeutet, you do not sit on the throne of your own life anymore. Du sitzt nicht mehr auf dem Thron deines eigenen Lebens. Religion doesn't sit on the throne of your life. Religion sitzt nicht auf dem Thron deines Lebens. No pastor, no leader, no church can tell you now which direction to go. Jesus tells you that. Kein Pastor, kein Leiter, keine Gemeinde kann dir sagen, in welche Richtung du gehen sollst. Jesus sagt dir das. Because now we baptize you into the name of the Lord Jesus. That's why you follow the Lord Jesus. Weil du jetzt auf den Namen Jesus getauft wurdest, folgst du dem Herrn Jesus. You know, it's when I baptize people, I love to do that. Wenn ich Menschen taufe, liebe ich es, Folgendes zu tun. Pull them out of the water, I look into their eyes. Wenn ich sie aus dem Wasser hebe, schaue ich in die Augen. Also follow Jesus, Jesus alone and always Jesus. Und sage, folge Jesus nach, Jesus allein und immer nur Jesus. Because I baptize you into his name, not into a church, a denomination or into my name. Ich habe dich auf seinen Namen getauft, nicht auf eine Gemeinde, eine Konfession oder auf meinen Namen. Paul said in 1 Corinthians 1:13, which shows again what it means to be baptized in the name of Jesus. Schau, was Paulus in 1. Korinther 1:13 sagt. Das zeigt, was es bedeutet, auf den Namen Jesu getauft zu sein. He says, is Christ divided? Er sagt, ist Christus geteilt? Was Paul crucified for you? Wurde Paulus für euch gekreuzigt? Look at the next sentence. Schau den nächsten Satz an. Or were you baptized in the name of Paul? Oder wurdet ihr auf den Namen des Paulus getauft? This sounds strange to us, doesn't it? Das klingt für uns seltsam, nicht wahr? Because we don't know the culture. Weil wir die Kultur nicht kennen. Because in the culture, people who were called Paul Baptist, people who were called Gamaliel Baptist, people who were called whatever Baptist. Denn in ihrer Kultur gab es Menschen, die sich Paulus getauft nannten, Gamaliel getauft oder wessen Namen auch immer getauft. I have been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe nicht mehr. It's Christ who lives in me. Christus lebt in mir.